stand die Kleine in ihrem Vorgarten mit Tränen in den Augen, dieses endlose Warten. Ihre Puppe umfasst sie mit liebevoller Hand, die Angst um den Vater, der den Krieg zog fürs Land. Schweißgebadet erwacht sie aus ihrem Schlaf, im Traum eine Kugel ihren Vater in sein Herz traf. Sie schreit nach der Mutter wie in fast jeder Nacht, ein kleines Mädchen, das kaum mehr lacht. Vater, wo bist du? Vater, wo bist du? Schlägt dein Herz noch in dir? Dein Herz noch in dir? Meine Sehnsucht ungestillt. So viel Zeit zog ins Land und die Puppe, das Geschenk zum Abschied, hält sie heute noch in ihrer Hand. Die Tränen in der Nacht, die sich noch genau erinnern kann. Und erzählt sie von dir und was ihr Halt gibt, dass sie dich vermisst und wie sehr sie dich liebt. Guttis Geschichten, die Kinder lauschen gespannt über einen Großvater, den sie niemals haben gekannt. Und sie zeigt ihnen die Puppe, das Einzige, was blieb. Sie stockt und sagt, Großvater hätte euch lieb. Schlägt dein Herz noch in dir? Dein Herz noch in dir? Meine Sehnsucht ungestillt. Wir vermissen dich hier. So viele Jahre vergangen. So viel Zeit zog ins Land. Und die Puppe, das Geschenk zum Abschied, hält sie heute noch in ihrer Hand. Schlägt dein Herz noch in dir? Dein Herz noch in dir? Meine Sehnsucht ungestillt. Wir vermissen dich hier. So viele Jahre vergangen. So viel Zeit zog ins Land. Und die Puppe, das Geschenk zum Abschied, hält.